Die gleiche Zwölfzahl aber dient der Einteilung, wie sie an der um ihre Achse rotierenden Erde vorgenommen wird. Die jeweils wechselnde Projektion dieser Abschnitte auf die Zodiakalebene nun, die selbst hin wieder eine fiktive Ebene ist, ergibt die sogenannten zwölf Häuser, in welchem jeweils bei der Geburt zu bestimmten Ort und bestimmter Stunde bestimmte Gestirne auftauchen und mithin den, dessen Schicksal gedeutet werden soll, unter diesem oder jenem Sterne geboren sein lassen. Das Schema der zwölf gleichen Teile nun verdanken wir den Sumerern Akkadern, den Babyloniern, welche die gleiche Zwölfzahl für Stunden- und Jahreseinteilung vorgenommen hatten. Dass aber zwölf eine besondere und bedeutsame Zahl ist, die zu symmetrischen Einteilungszwecken wie geschaffen erscheint, erweist ihre vierfache Teilbarkeit durch 2, 3, 4 und 6. Diese Symmetrie und gefällige Übersichtlichkeit nun veranlasste nicht nur diese Zeit- und Himmelsraummessung, sondern sogar bei jenen Völkern das dodekadische Zahlensystem, welches erst viel später durch unser heutiges dekadisches verdrängt und ersetzt wurde. Es war also wichtig, sich völlig bewusst zu machen, dass wir ganz und gar im Gebiete vermenschlichender Einteilung und Ausdeutung uns befinden, mit allem und jedem, was sowohl Astronomie als Astrologie jemals geleistet haben, auf das die geradezu kindliche Ahnungslosigkeit und mangelnde Selbstkritik aufs Grellste zutage trete, die darin besteht, dass wir über dem menschlichen Leben waltende Gesetzmäßigkeiten und Einflüsse kennenlernen zu können vermeinen, wenn wir ein vermenschlichendes Schema einführen, aufgrund dessen erst außermenschliche Kräfte zutage treten, erscheinen und gerade sein sollen. Man verstehe uns nur recht, gerade für die Astronomie, diese höchst exakte und also in den Bereich menschlichen Vermessens einzubeziehende Wissenschaft, ist vermenschlichende zahlenmäßige Raumeinteilung vollauf berechtigt, wohingegen es törichte Vermessenheit ist, zu vermeinen, unabhängig vom menschlichen Bereich wirkende und waltende Naturkräfte erfassen und einfangen zu können, wenn wir ihnen vor jeder Beobachtung und als einzig menschenmögliches Mittel zu einer solchen höchst anthropomorphe Einteilungsgitter auferlegen. Wer sich derart selbst besonnen und erkenntnisbewusst die Grundlagen aller Sterndeuterei zu Gemüte geführt hat, für den muss diese ganze Wissenschaft wie ein von einer Männerfaust zerdroschenes Kinderspielzeug in jämmerliche Trümmer zusammenfallen, mit all ihrer auf Jahrtausende alter Erfahrung aufgebauten Erkenntnis. Das Geheimnis alles menschlichen Denkens aber beruht letzten Endes darin, dass aufgrund vermenschlichender Fixation gewonnene fixe Tatsachen gar oft zum Beobachtungsausgangspunkte genommen werden, worauf dann begreiflicherweise alles jenem Fixen untergeordnete und mit seiner Hilfe Beobachtete tadellos stimmen muss und wir mithin, je weiter wir auf selbstgeschaffenen Wege fortschreiten, desto widerspruchsloseren und übereinstimmenderen Tatsachen gelangen. So harmlos das ganze Sterndeutungsspiel sein mag, wenn sich kein psychagogisches Gelüste seiner bemächtigt, so sehr verhängnisvoll wirkend wurde es, da es Zion in den Dienst seiner seelenvergewaltigenden Kniffe stellen lernte. Denn nunmehr wurden Aberglaube, Sehnsucht nach Überirdischen und Ungenügsamkeit im menschlichen Bereiche allenthalben dazu verwendet, alle derart frei vagierenden Gläubigkeiten durch Zion dienstbare Organe verwalten zu lassen, die einerseits dafür Sorge zu tragen haben, dass die zu scherenden Schäflein nur auf der von ihnen konzessionierten Himmelswiese geweidet werden, andererseits aber derart bewirken, dass nur jenes Gras auf besagter Himmelswiese wachse, das im geeigneten Augenblicke jenen Schäflein, auf welche es gerade ankommt, gerade vor der Nase zum Abrupfen sich präsentiere. Wir wissen aus dem Weltkrieg zur Genüge, wie die berühmte Wahrsagerinnen und Sterndeuterinnen, Madame de Thebes in Paris und viele andere, all jene Dinge aus den Sternen voraus zu verkünden wussten, die, in den Freimaurerlogen beschlossen und dann durch ihre Helfershelfer ausgeführt, von ihren Wahrsagungen vorausgekündet, mit der erschütternden Macht von Naturereignissen zu wirken und also auf die Gemüter einzuwirken bestimmt waren. Und Wunderrabbis gibt es die Fülle, die mit Sternen und anderen Überirdischkeiten Dinge vorausverkündigen, die ihre wohlorganisierte Schawrusse vorbereitet und ausführt, so im Falle verbrecherischer Eingriffe nicht nur Ungestraftheit, sondern auch gleichzeitig bewunderndes Staunen ob der rabbinischen Allwissenheit zu ernten. Man sieht, wie doppelt wertvoll dies Zusammenarbeiten von Schawrusse und Wahrsagerei wirkt, da es die gefährlichsten und sträflichsten Dinge erreichen und gleichzeitig ungestraft und unbeanstandet hinzunehmen und als von höheren Mächten vorherbestimmt in Demut über sich ergehen zu lassen hilft. Wahrlich, hoch an der Zeit ist es, dass das verschmitzte Grinsen der Überlegenheit, das augurenhafte Zublinzeln der Eingeweihten, der verächtliche Missbrauch von Gutgläubigkeit und Sehnsucht nach Überirdischen durch schonungslose Entlarvung derartiger Gaunermanöver ein allzu spätes Ende finde. Es ist merkwürdig, wie sehr die Zahlen gerade den Juden zu mystischen Hineingeheimnissen von Gesetzmäßigkeiten ihrer Aufeinanderfolge verlocken, ihn, dessen fixierende Kraft und Aufmerksamkeit diesem Beweglichen und Unbegrenzten als Uranlage anheimgegeben ist. Alles Spintisieren über Wahrscheinlichkeiten im Glücksspiel, über Gesetzmäßigkeiten in der Aufeinanderfolge der Serien sind von der kabbalistischen Geheimwissenschaft der, die ein trostloses, ödes Gedankenspiel mit Buchstabenzahlenwerte der Worte im Talmude aufführte, zum Zwecke, die Bibel auszulegen oder, besser gesagt, etwas in sie hineinzulegen, was niemals drinnen war, altvertrautes Erbgut jüdischen Gedenkes. Gleichzeitig aber hat die dem eigenen Instinkte entsprechende, aber doch wohl in ihrer Nichtigkeit von jüdischen Skeptiker sehr wohl durchschaute Zahlen- und Wahrscheinlichkeitsberechnung in der Hand des Freimaurers den anderen Zweck, arische Denkkraft von all jenem abzulenken, wo es etwas zu fassen gäbe, und auf solche Gebiete hinzuverführen, wo fassender Versuch nichts anderes ergibt als Verwirrung, Lähmung, Sinnlosigkeit und geistiger Leerlauf. So besitzen wir denn zum Beispiel von dem oben erwähnten Biologen Paul Kammerer ein aller Biologie befremdlich fernestehendes Buch »Das Gesetz der Serie«, welche Befremdlichkeit in dem Augenblicke sich zu wohlvertrauter Einsicht wandelt, wo beide Geistestätigkeiten in harmonischem Dienste der Freimaurerei, das ist also deutlicher der kommenden jüdischen Weltherrschaft, erkannt werden.